Hörverstehen Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansage nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56, 60 richtig oder falsch sind. Nummer 56. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier eine kurze Information zum morgigen Konzert in der Stadthalle. Leider sind alle Tickets bereits seit letzter Woche ausverkauft. Viele Fans hatten schon im Vorverkauf zugeschlagen, sodass keine Karten mehr im Internet erhältlich sind. Auch an der Abendkasse wird es keine Restkarten geben, da das Konzert vollständig ausgebucht ist. Die Veranstalter bitten darum, ohne gültiges Ticket nicht anzureisen, um lange Warteschlangen und Enttäuschungen zu vermeiden. Für alle, die trotzdem Musik genießen möchten, gibt es einen Livestream auf der offiziellen Website. Wir wünschen einen schönen Abend und viel Freude beim Zuhören. Nummer 57. Am kommenden Wochenende findet in unserer Stadt das große Sommerfest statt. Um den Besuch für alle so angenehm wie möglich zu gestalten, stellt die Stadtverwaltung einen kostenlosen Bus-Shuttle-Service bereit. Die Busse fahren alle 20 Minuten vom Hauptbahnhof direkt bis zum Festgelände und zurück. Fahrgäste benötigen kein Ticket, der Service ist für alle Besucher kostenfrei. Zusätzlich gibt es Sonderhaltestellen an 3 zentralen Punkten der Stadt. So soll der Verkehr entlastet und die Parkplatzsuche vermieden werden. Der Shuttle-Service beginnt um 10 Uhr morgens und endet um Mitternacht. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung beim Sommerfest. Nummer 58. Liebe Filmfreunde, aufgepasst, das diesjährige Filmfestival öffnet morgen seine Türen. Anders als in den vergangenen Jahren liegt der Schwerpunkt diesmal ausschließlich auf deutschen Dokumentar- und Spielfilmen. Internationale Kinderfilme, die viele von Ihnen vielleicht erwartet haben, stehen leider nicht auf dem Programm. Stattdessen präsentieren wir eine spannende Auswahl preisgekrönter Produktionen aus Berlin, München und Hamburg. Die Vorstellungen finden täglich zwischen 14 und 22 Uhr statt an mehreren Spielorten in der Innenstadt. Eintrittskarten können online oder direkt an den Kassen erworben werden. Begleitend gibt es Podiumsdiskussionen mit Regisseuren und Drehbuchautoren. Wir wünschen allen Besuchern unvergessliche Kinomomente. Nummer 59. Hier ist eine wichtige Nachricht für alle, die gerne mit dem Bus verreisen. Das Busunternehmen Schneider hat heute bekannt gegeben, sein Streckennetz deutlich zu erweitern. Ab dem kommenden Monat werden 5 neue internationale Fernbusverbindungen angeboten, unter anderem nach Wien, Prag, Budapest, Paris und Amsterdam. Die neuen Routen sollen den Komfort für Reisende erhöhen und preisgünstige Alternativen zum Flugverkehr bieten. Tickets sind ab sofort online buchbar, mit Frühbucherrabatten von bis zu 30%. Alle Busse sind modern ausgestattet, mit WLAN, Klimaanlage und bequemen Sitzen. Die Geschäftsführung verspricht pünktliche Abfahrten und verbesserte Servicequalität. Planen Sie Ihre nächste Reise jetzt. Nummer 60. Liebe Sportfreunde, das Fitnessstudio FitPlus informiert über aktuelle Angebote. Anders als in den Vorjahren gibt es in diesem Monat leider keine kostenlosen Probestunden. Aufgrund der hohen Nachfrage und begrenzten Kapazitäten bietet das Studio stattdessen vergünstigte Einstiegspakete für Neumitglieder an. Wer sich bis Ende des Monats anmeldet, erhält 20% Rabatt auf den ersten Mitgliedsbeitrag und eine kostenlose Körperanalyse. Das Studio ist von Montag bis Sonntag geöffnet und bietet über 50 verschiedene Kurse pro Woche an. Eine Anmeldung kann direkt vor Ort oder bequem über die Website erfolgen. Bleiben Sie aktiv und fit, auch ohne Gratis-Probestunde. Ende des dritten Teils.